Yeah. Und die Machine Gun macht ratatatatatat. Die Handykamera macht ratatatat. Und Hitman darf sich in diesen Liedern kurz als Gott fühlen. So gut, um seinen Kopf zu kühlen, wie Emily liegt zu singen, tiefe Melodien. Ich hab ne niedliche Stimme, Urinstinkt, die KTT bedienen so gut, dass es ausschaut wie PTVs, wie die Bilder mit Katze. Du willst zu der Brut, es macht den Unteraschen. Züte Taschen unter Monster, Hipster, die klatschen. Mit unter Taktisch, das ist Anti, das ist Bandit, das ist Cannabis, bling bling. Wer jetzt kauft, der kauft das billig, dann wird's später verklingelt und du später Sammler. Andere werden nur sing sein Spanger hinter vergammelten Tannen, doch du bist anders, du hast dann Originale. Oder wenn und aber, du kaufst du zum Preis eines Kleinwagens und verkaufst in ein paar Jahren zu dem Preis eines Eigenheims und eigener Garage, schickes Apartment. Ich wache auf, aus der Haut Fanfaren, sie kommen uns gespannt wie mesopotamische Harfen, spielen sich auf, als würden sie Gesetze hüten. Staub liegt auf ihren Hüften, raus aus der Gruft, raus aus dem Rathaus. Während ich einschlafe, mache ich Fackeln im Garn aus. Doch alles, was sie hüten, ist Frust. Und der begann mit den Einführungen von Zuckertüten. Gibt's da früher ein Sommernachtstraum, der platzt wie Persil. Und das Personal greift sich an den Kopf. Doch wir schlucken lieber Aspirin. Frustierte Muschis zu verblümt und irgendwann zu viel Frust im Leben, ey. Martin sagte dann mal okay. So viel Papier, so viele Regeln, Konversation ist kein Turnschuh. Hey, doch sie reden, als wären sie als Kete Mädchen, als sie alles klar geben. An den wachen Grund der alten Schule, Telekinese, alle Formen der Sprache prallen an den Damen ab. Die Hagelkörner, ich hab Kawarawanen und voller gewinnbringender Dinge. Doch sie zwingen ihren Willen, als müssten sie durch Nadelöhre, obwohl so viel Platz existiert. Deswegen, sie haben keine Fragen, die Fragen in sich haben. Sie stellen Fragen, die sich entpuppen als Aussagen. Keine Ahnung warum, wir gehen der Sache nach. Doch wem das helfen soll, ist Unfug. Untouchable, ich geh der Sprache nach. Christ, Baum, Shit, Rauch, sit down. Totgeglaubte leben länger, Tontauben sind eben nur noch Teller. Eure E-Mails sind so süß, ich hab Zahnschmelz, der Wolf im Schafspelz. Ich habe Highspeed, wir haben A, wir haben H, wir haben seit dem neuesten LTE. Nimm den 10er pro Anschluss. Ich suche das Gespräch und hab das Bild einer Fliege auf den Pass geklebt. So wie es im Buch steht, Tipp ist weg, nicken, fliegen, klatscher Style, Teaser. Mit der Digicam kam sie wie CSI über, denn sie kann Pics schicken, sie kann Druck ausüben, doch nicht mal Fahrradpumpe per Hand bedienend. Au, Mieze, Mieze, Kille, Kille, Pfui. Sie will einen Handkuss für die Güte und der Herzigkeit. Handkuss, es geht erst dann gewurzelt, ekelt, dann Handschuhschrei, dann Flansponsch für den Dammbruch, dann Duschen, dann Handtuch. Sie hat keinen Anschluss, da hat sie sonst keine Aufmerksamkeit. Sie macht sich steif wie Bambus mit ihrer Hand kurz, kurz Rasur. Doch das bringt sie nicht im Tanzkurs in ihre Legislatur. Ich verschwinde Steuergelder, ja, ja. Jetzt kommt die Wende, du willst mich anstellen. Du als Vorgesetzte vor der Hexe, wer Verschwendung? Nee, mach ich nicht. Von heute morgen gestern, würdest du mit mir befehlen, soll die Straßen mähen? Würdest du mir befehlen, ich will das Geld, deswegen nur das, was du willst. Du willst so sehr, du willst das so sehr, du grillst vor Wut. Es gibt Menschen, die das nicht kennen, ja. Dass es Menschen gibt, denen dein Status nicht mal, falls es juckt, die nicht käuflich sind. Ich danke Mom, danke Martin, danke Siegfried. Wer in meine Welt kommt, braucht immense Vernunft, denn du verpuffst wie schlechte Bordelle. Fluff, entpuppst dich als anfällig wie Regenbogenforellen. Ich werde ernst sein und du wirst ernst sein. Ich kenne einen Ernst, der wird dich waschen mit Kernseiten, bis du verschwindest wie ein Zimmer aus dem Bernstein. Ich bin härter als ein Begehren deiner Sekretärin, zu zeigen, ihre Ziele sind bieder nieder. Neider, der Herbst sagt es laut, ich brauch nur eines Zeichens, einen Ziegel und ne Faust. Jeder braucht einen Anti-Menschen. Was hinter ihr wächst, ist das Verlangen, sich zu rächen. Seit wann? Seit 2001. Und dann, okay, bitte, ich gönn es hier, du lässt dich benutzen wie das Toilettenpapier. Ja genau, Frau B, du bist die Dame auf dem Schachbrett. Aber hey, Steuergelder oder die Ordnungsbibel, so nennt man das, okay, schön Dinge vorzuschieben. Entweder mich kaufen oder integrieren, Intrigen zu schieben, mich beliebtes zu priesen, mich selbst Beavis sagt, du siehst es zu penibel, das ist ganz schön plausibel. Es macht trotzdem Spaß mit so Urkraft. Ich bin auf dich zu sprechen wie das Futag. Ich hab so viele Menschen gesehen und sie werden alle Staub. Opa Reichenbach, OTR zeichnet das, was seine kaltreibende Kraft niemals erreichen kann. Das, was du da treibst, ist ein zweischneidiges Schwert. Ich zeichne das. Ich schreie das, ich meißel das, ich habe dich frei, ich habe dich bereinigt, das oder ziehe weiter nach unten. Es ist mir egal, denn ich bin schon lange da unten. So seit einer langen Weile, seit einer tiefen Stunde, ihr wollt, dass es mir schlecht geht. Eure eure totalitäre Tatilität impliziert, dass ich weggehe. Eure Mentalität impliziert, dass ich weggehe. In einer Welt, in der das Papier gewinnt, in einer Welt, die dich zu dem Kotzen bringt, in einer Welt voller Zahlen und der Adelheit, man mag euch wie erbrochenen Magenschleim. Ihr seid so frustriert, weil die Verträge keinen interessieren. Die Couch-Potatoes werden desintegriert. Induktion, Sauerkraut, deutsche Zäune, deutsche Mauer bauen, deutschen Stacheldraht aufgebraucht. Für die Hunting Crowns, Mausgrau, nicht verlese. Ich verblase Steuergelder wie die Türme im Flughafen. Feuertreppen leuchten nicht und niemals jemand repariert Toiletten. Sie wollen Boybands, sie wollen heute noch ein Bienchen oder ein Däumchen drehen. Dafür, dass sie auf Freien kreuzen wie Katz und Maus spiele und eure Vertragsunterlagen kratzen mich gar nicht wie die Rückenmassagen. Gänsehaut von Déjà-vus, lückenlos auswendig gelernte Passagen des Vertrags. Hat Arten eine Parabel, mich erfreut, nein, mich eher enttäuscht, meine Qualifikation bestand aus Theorie und Praxis. Doch da kommt eine an und hat's nicht. Nur weil sie Jahre ruhig war, heißt nicht, dass du mit denen cool warst. Es gab sie nicht für dich, Bruder Delamare. Trotzdem danke an den Martin. Schade, dass die Mamas das nicht raffen, warum es nicht so schön sein kann. Krautzonen 2015, die Sonne geht auf da draußen, Mann. Ram pam pam pam, ram pam pam pam, ram pam pam pam, ja, mach die Machine Gun und ram pam pam pam, mach die Handykamera. Ihr wollt mir alle was erzählen, ja? Kommt erstmal in diese Welt, ey, und dann seht ihr, was ihr habt.